Erster zu jener Zeit wurde Abja, der Sohn von Jerobeam, krank. Zweiter Jerobeam sagte zu seiner Frau, verkleide dich. Niemand soll wissen, dass du meine Frau bist. Geh nach Silo zum Propheten Ahia. Er sagte mir, dass ich König werde. Dritter, nimm 10 Brote, Kuchen und Honig mit. Geh zu ihm. Er wird dir sagen, was mit dem Jungen passiert. Vierter, die Frau von Jerobeam machte das. Sie ging nach Silo zum Haus von Ahia. Ahia konnte nicht sehen. Er war sehr alt. Fünfter, aber Gott sprach zu Ahia, die Frau von Jerobeam kommt. Sie will etwas über ihren kranken Sohn wissen. Sag ihr diese Worte. Sie kam verkleidet an. Sechster, Ahia hörte ihre Schritte an der Tür. Er rief, komm herein, Frau von Jerobeam. Warum verkleidest du dich? Ich habe eine schlimme Nachricht für dich. Siebter, geh und sag Jerobeam, so spricht Gott. Ich habe dich aus dem Volk gewählt. Ich habe dich zum Anführer über Israel gemacht. Achter, ich habe Davids Familie das Reich weggenommen. Ich habe es dir gegeben. Aber du warst nicht wie David. Er hat meine Regeln gehalten. Er tat nur gute Dinge. Neunter, du hast aber mehr Böses getan als alle vor dir. Du hast andere Götter und Bilder aus Metall gemacht. Das macht Gott sehr zornig. Du hast ihn verlassen. Zehnter, darum bringt Gott Unglück über deine Familie. Er wird alle Männer in deiner Familie töten. Er fege deine Familie weg wie Schmutz. Dann ist alles vorbei. Elfter, wer von deiner Familie in der Stadt stirbt, den fressen die Hunde. Wer auf dem Feld stirbt, den fressen die Vögel. Gott hat das gesagt. Zwölfter, geh jetzt nach Hause. Wenn du die Stadt betrittst, wird das Kind sterben. Dreizehnter, ganz Israel wird um ihn trauern. Man wird ihn begraben. Er ist der Einzige aus deiner Familie, der ein Grab bekommt. Denn er war gut zu Gott. Vierzehnter, Gott wird einen neuen König für Israel wählen. Dieser König wird die Familie von Jerobeam vernichten. Das passiert bald. 15. Gott wird Israel bestrafen. Das Volk wird zittern wie Gras im Wasser. Gott wird sie aus diesem guten Land wegjagen. Er wird sie weit wegbringen. Denn sie haben falsche Götter angebetet. 16. Gott wird Israel verlassen. Das passiert wegen der Sünden von Jerobeam. Er hat gesündigt und Israel dazu gebracht. 17. Die Frau von Jerobeam ging nach Tirza. Als sie an die Tür kam, starb der Junge. 18. Man begrub ihn. Ganz Israel trauerte um ihn. So hatte es Gott durch den Propheten Ahia gesagt. 19. Alles andere über Jerobeam steht in einem anderen Buch. Dort steht, wie er Krieg führte und regierte. 20. Jerobeam war 22 Jahre lang König. Dann starb er. Sein Sohn Nadab wurde der neue König. 21. Rehabeam, der Sohn von Salomo, war König in Juda. Er war 41 Jahre alt. Er regierte 17 Jahre in Jerusalem. Gott hatte diese Stadt gewählt. Seine Mutter hieß Nama. 22. Die Menschen in Juda taten böse Dinge. Gott war nicht zufrieden. Sie sündigten mehr als ihre Väter. 23. Sie bauten Orte für falsche Götter. Sie stellten Steine und Bilder auf die Hügel. Sie taten das unter jedem grünen Baum. 24. Es gab auch schlimme Männer im Land. Sie machten böse Dinge wie die anderen Völker. Gott hatte diese Völker früher vertrieben. 25. Im 5. Jahr von König Rehabeam kam Schishak. Er war der König von Ägypten. Er griff Jerusalem an. 26. Er nahm alle Schätze aus Gottes Haus weg. Er nahm auch die Schätze aus dem Palast. Er stahl alles. Auch die goldenen Schilde von Salomo nahm er mit. 27. König Rehabeam ließ neue Schilde aus Bronze machen. Er gab sie den Wachen am Palast. 28. Wenn der König in Gottes Haus ging, trugen die Wachen die Schilde. Danach brachten sie die Schilde zurück in die Wachstube. 29. Alles andere über Rehabiam steht in einem anderen Buch. Dort steht alles, was er getan hat. 30. Es gab immer Krieg zwischen Rehabiam und Jerobeam. 31. Rehabiam starb. Man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Seine Mutter hieß Nama. Sein Sohn Abja wurde der neue König.